from a distance as it's wrapped my tip. You know how Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Donnerstagnacht und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute, wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, freie Themennacht. Also, wer sich gerne mit mir unterhalten möchte, egal über was, dann meldet euch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Christian und der Christian ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian. Um was geht's bei dir? Ich habe eigentlich zwei Probleme, aber das größte Problem ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich weiß, dass besonders der Vater meiner Freundin mich überhaupt nicht akzeptiert. Der Vater deiner Freundin? Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Zehn Monate. 4 Monate. Und wie alt ist dein, wie alt ist? 10 Monate. 10 Monate. Ja. Ja. Und wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 18. Ja. Erzähl mal, wieso hast du den Eindruck, dass der dich gar nicht akzeptiert? Also ich kenne meine Freundin schon über 1,5 Jahren. Mhm. Und ich bin halt der zweite Freund meiner Freundin. Und aber der erste Freund war eher so eine 2-Wochen-Geschichte, also habe ich 15 oder 16. Und ich bin der erste richtige Freund seit längerem. Mhm. Die darf nicht bei mir schlafen, die darf nicht lange bei mir sein, ich darf nicht bei ihr schlafen. Mhm. Also da wird auch schon angerufen, kontrolliert. Ich höre, wenn sie anruft, ja, wo bist du beim Dennis, sagt er auch, ja, komm nach Hause oder du bist schon lange genug bei dem und das verletzt mich halt auch sehr. Mhm. Weil ich bin ein sehr anständiger Typ, also ich fand Ausbildung, ganz normales Elternhaus. Ja, du wohnst noch bei deinen Eltern? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Was hast du gelernt? Also ich bin gerade dabei, ich habe Kaufmann für Marketingkommunikation, bin ich gerade dabei. Ja. Alles gut, läuft alles gut und auf jeden Fall, das ist einfach total, also ich finde es einfach total Unverschämtheit vom Vater her. Ja. Finde ich auch. Vor allen Dingen kommt mir gerade in den Kopf, oder sofort in den Kopf, sie ist ja keine 15, 16 Jahre alt, die ist 18, die ist erwachsen, die ist volljährig. Ja, klar. Er kann ihr doch gar nicht verbieten, wenn sie bei dir übernachtet. Das kann er doch gar nicht. Er kann verbieten, dass du bei denen in der Wohnung, das geht, das kann er natürlich machen. Ja, ich meine nur, sie ist manchmal hier, das ist ja unlogisch, sie darf hier bei mir sein, ist dann bis 1-2 Uhr hier, abends dann auch. Und dann ruft er an, sie nach Hause kommen. Ich meine, wenn er was verhindern will, hätte er sowieso nicht verhindern können. Die ist dann von 8 Uhr morgens, 8:30 bis bei mir. Meinst du denn, das liegt an dir oder würde er das bei jedem anderen Freund seiner Tochter auch machen? Ja, also bei jedem anderen Freund. Also ich finde sozusagen der erste richtige Freund. Na gut, aber meinst du, es liegt an dir, dass er auf dem Kieker speziell auf dich hat oder ist er generell irgendwie... Nein, also ich gehe ihm auch sozusagen ein bisschen aus dem Weg. Meine Freundin hat mich schon oft gefragt, komm doch nach dem Essen zur Schule, aber nach der Schule zu mir zum Essen, aber... Es ist einfach so, ich kann dem Typ sozusagen nicht gegenüber sitzen. Also der ist einfach, meine Freundin ist halb Spanierin und halb Deutsch. Mhm. Und der Vater kann man sich vorstellen, typisch Deutsch, aber ich weiß nicht. Auch wenn ich selber Deutscher bin, sage ich das. Also mürrisch und... Was ist denn mit der Mutter von der Freundin? Die Mutter ist auch sehr konservativ, aber die ist noch freundlich und höflich. Mhm. Aber deine Freundin hat doch bestimmt mit ihrem Vater darüber gesprochen, nach dem Motto, was hast du gegen ihn? Ja, also er hat doch mit ihm gesprochen, also... Ja, also meine Freundin, die hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater. Mhm. Also der Vater ist, ich weiß es, also dass er Alkoholiker ist. Also er hat meine Freundin mir erzählt, er füllt auch den Wodka in Plastikflaschen um und meine Freundin erwischt auch dabei und hat ihn auch angesprochen, aber er sieht nicht ein. Also es ist nicht, wenn der Vater das alles einsieht. Mhm. Und er ist sowieso sehr mürrisch allem gegenüber. Also wenn Freunde zum Lernen kommen, zu meiner Freundin auch unfreundlich, sagt kein Hallo, nix. Ja. Wie ist das denn so gesellschaftsschichtsmäßig? Ist er reich, ist er arm? Bist du? Also, die haben jetzt ein bisschen mehr Kohle. Jetzt hat er früher bei einer großen Firma gearbeitet, im Joghurtbereich. Ja. Ist aber Frührentner. Ah ja. Bekommt aber sehr gute Abfindungen und macht nebenbei Taxifahrten. Aha. Also, und, also ist nicht der Grund, dass du vielleicht ein bisschen armer bist als er? Nein, das also, ist nicht der Grund. Nee, das ist auf keinen Fall. Also wir haben zwar ein bisschen mehr Geld, aber es ist nicht der Hauptgrund. Was macht denn deine Freundin? Geht die noch zur Schule? Ja, die geht noch zur Schule. Macht gerade Fachabi. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, das in erster Linie deine Freundin auskämpfen muss. Du hast natürlich ja schlechte Karten als Außenstehender. Ja, natürlich. Die ist 18 Jahre alt, die ist volljährig, die muss sich gegen ihren Vater oder von ihrem Vater emanzipieren oder ihrem Vater gegenüber emanzipieren. Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Sie wohnt noch zu Hause, sie ist Schülerin, sie ist finanziell abhängig von dem Vater. Aber letztendlich muss sie das machen. Sie muss es tun. Weil ich kann auch nicht mit ihm sprechen darüber, das kann ich auch schlecht machen. Das wollte ich gerade vorschlagen. Ich meine, dagegen spricht nichts, dass du mal eine Initiative ergreifst und sagst, passen Sie auf, Herr so und so. Ich würde auch gerne mal ein paar Worte mit Ihnen reden. Ging das? Ich denke nicht, dass das ginge. Er wird einfach nicht, als ich habe ihn kennengelernt, meine Freundin hat beschrieben, dass er einfach mega stur ist und ihn jetzt einfach nicht interessiert. Aber du hast ihn schon mal irgendwie so zu Hause erlebt bei ihr? Ja, ich habe ihn zum Beispiel mal zum Schulball meine Freundin abgeholt und ich habe auch die Hand angeboten. Hallo, er hat nur einfach Hallo gesagt und ich mir die Hand gegeben, nicht gesagt, ich bin der und der. Oh, wie unhöflich. Ja, und bei mir in der Familie ist es einfach halt komplett anders. Jeder von mir schlafen, wenn sie will, die Eltern begrüßen ja alles. Das ist komplett anders. Ist deine Freundin eher eine Schüchterne? Nee, also die ist einfach spanisches Temperament eigentlich mehr. Ja, aber dann müsste sie doch auch eine Kämpferin sein und sich da durchsetzen. Ja, also die ist dann nicht mit ihrem Vater irgendwie, dass sie ihrem Vater ja kleinlaut ist, sondern sie sagt auch, wenn sie erwischt ja auch oft, wenn sie trinken, dann sagt sie auch, hör auf oder bist du wieder am Laufen. Mhm. Aber das ist natürlich auch, was sie dann belastet. Und ja, na sicher, klar. Und die Mutter hält sich da in dem Sinne raus. Ja, also wenn ich in die Familie komme, ich spüre auch gar keinen Zusammenhalt wie Familie. Also keine Wärme, nix. Ja. Also die sprechen auch kaum miteinander. Also wie stellt sich denn deine Freundin so eure weitere Zukunft vor? Also die hat, wie gesagt, ich war mit ihr zusammen zwei Monate vor sie. Also ich kenne sie ja schon anderthalb Jahre. Mhm. Und früher haben wir auch darüber gesprochen. Die hat sie gesagt, wenn ich 18 bin, mache ich, was ich will. Aber es geht natürlich auch schlecht, habe ich dir auch gesagt. Du kannst dich einfach machen, was du willst, wenn du 18 bist. Aber also Christian, ich glaube, dass ich ja keine große Hoffnung machen kann. Das wird, wenn nur so ganz kleine Schritte vorangehen. Diese kleinen Schritte muss deine Freundin erkämpfen. Ja. Mit dem Ziel, so schnell wie möglich da aus dem Haus rauszukommen, wenn er sich so unangemessen verhält. Ja. Für dich ist das eine blöde Situation, das gebe ich zu. Ja. Ich kann nichts richtig machen, sozusagen. Nein, ich meine, du kannst es vielleicht einmal mal versuchen mit dem Gespräch, dann kannst du sagen, ich habe es ja versucht. Ja. Wenn er dich dann abblitzen lässt, okay, dann hat er dich abblitzen lassen. Aber ein Versuch wäre es wert. Dann stehst du für dich noch besser da, weil du sagst, ich habe alles getan. Du stehst auch gut für deine Freundin da, wenn du sagst, pass mal auf, hier, ich will mit ihm reden und ich habe das Gespräch angeboten und wenn er das ablehnt, dann ist es sein Problem. Ja. Also mehr kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Sie muss für euch kämpfen und sie muss für ihre Freiheit kämpfen und versuch es mal einmal. Ja. Ja? Mann, dann wünsche ich euch beiden dennoch viel Glück in eurer noch relativ frischen Beziehung. Dankeschön. Gerne, Christian. Mach's gut. Ich wünsche euch einen geruhsamen Abend. Ja, dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Fabrizio, 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Deswegen rufst du an, Fabrizio? Mein Problem ist, dass ich jetzt so seit anderthalb bis zwei Jahren so immer merke, ich habe Tendenz, auch auf Männer zu stehen. Mhm. Das Problem ist, es ist immer bei mir irgendwie sprunghaft und an einem Tag mal so und mal so. Mhm. Also bei einem Tag stehe ich auf Frauen, auf einem Tag stehe ich auf Männer. Hm. Und ich finde beides gut. Hast du denn immer so, hast du eine Erfahrung schon? Nur mit Frauen. Nur mit Frauen. Also mit Männern noch gar nichts. Nee. Das passiert nur in der Fantasie. Ja. Ja. Und das ist halt so nicht konstant. Und deswegen bin ich immer so unsicher. Verstehe. Was ich jetzt bin. Ja, das kann ich verstehen. Bin ich nur schwul? Bin ich hetero? Vielleicht bist du ja auch bi und stehst auf beide, kann ja auch sein. Ja, das weiß ich, aber es ist halt nicht so ein konstantes Zwischen. Mhm. Hast du dich denn auch schon mal heimlich in einen Typ verliebt? Mehr verlieben nicht, aber so kurz davor. So verguckt, nicht verliebt. Ja, aber sexuelle Fantasien sind schon krass. Sind schon da, ja. Die sind da. Mhm. Weiß das jemand? Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der dem man sowas erzählen kann. Wie hat der reagiert? Er sagte, muss mal gucken, ich kann dir auch keine Antwort drauf sagen. Das ist deine Entscheidung, aber das hat eure wenn es denn so wäre, wäre es kein Problem. Okay, das würde eure Freundschaft nicht tangieren. Nö. Kein Fall. Und er ist auch nicht zurückgeschreckt und hat gedacht, jetzt steht er vielleicht auf mich noch oder so. Das nicht. Er war überrascht von mir, das zu hören, weil. Also, bist du so ein Womanizer oder was? Nee, eben nicht, aber ich habe früher, also jetzt vor 3 Jahren, war ich in der evangelikalen Gemeinde. Genau. Ich verstehe, dann wird's hart. Und dann hatte ich teilweise auch jetzt bis vor 2 Jahren noch so Ansichten, ja, Schule. Fabrizio, ich will es mir eben erklären. Auf Evangelikale habe ich einen Hals. Evangelikale sind gerade, was dieses Thema Homosexualität anbelangt, extrem krass drauf und konservativ. Ich kenne das ja, ich war ja da drin. Und ja, ich sag's nur unseren Zuschauern. Ich bin auch raus, sozusagen. Ich habe da keine Freunde mehr, mit denen ich zu tun habe. Ich habe im letzten halben Jahr allen Kontakt zu denen abgebrochen. Wie bist du denn in diese Kreise gekommen? Durch deine Eltern? Nee, nicht über meine Eltern. Meine Eltern haben damit relativ wenig am Hut. Über Freunde in der Schule. Ich habe halt einen Kumpel gehabt in der Schule und der hat dann gesagt, ja, komm doch mal mit. Dann mit einer Jugendveranstaltung, dann bin ich damit reingerutscht. Also, vielleicht noch genauer zu erklären, Evangelikale, das sind freie kirchliche Gemeinden, die, so deute ich es und so werte ich es, die viel, viel, viel konservativer als die Amtskirchen sind. Und gerade jungen Menschen, die homosexuell sind, lesbisch sind, das Leben sehr schwer machen. Aufgrund ihrer rigiden Sexualmoral. So, da bist du draußen. Das finde ich schon mal gut. Ja, ich bin jetzt in einer evangelischen Gemeinde, die halt weniger konservativ ist, was sehr entspannt ist. Ja, okay. Weißt du, Fabrizio, mach es doch mal. Mach doch mal. Versuch doch mal, die reale Erfahrung zu machen mit einem Mann. Dann weißt du wieder ein bisschen mehr über dich. So bist du ja nur am Spekulieren. Das ist ja nur Fantasie im Moment. In dem Moment, wo man es mal gemacht hat, wenn es sich ergibt, wenn du einen netten Typ findest und der ist auch interessiert, lass dich doch mal auf irgendwas ein. Entweder auf eine Sexgeschichte oder auf eine Affäre, was auch immer. Und dann kannst du ja dich beobachten. Ist das deins? Oder ist es vielleicht doch nicht so? Oder ist es nur ein bisschen? Dann bist du halt ein bisschen bisexuell. Ist ja auch okay. Ist ja egal, wie man ist. Aber ich glaube, dass man erfährt sich nur, indem man handelt und nicht indem man, indem man spekuliert und nachdenkt. Da musst du natürlich ein bisschen mutig sein. Da musst du irgendwann nochmal einen Schritt machen. Und ich weiß nicht, wohnst du in einem kleinen Ort, im großen Ort? Ich wohne in Köln. Ach so, na, da ist das ja nun relativ einfach. Da gibt's ja viele Ecken und Möglichkeiten und Kneipen und Straßen und Cafés, wo man auch dann nette Jungs kennenlernen kann. Geh mal raus, mach die Erfahrung und beobachte dich. Mach es vorsichtig, lass dich gar nicht bequatschen von irgendeinem Typ. Wenn du irgendwas nicht machen möchtest, mach es nicht, aber geh ruhig ein bisschen mal so in die Schiene, in die Ecke. Muss es ja auch noch nicht an die große Glocke hängen. Ist ja erstmal dein Selbsterfahrungstrip, so würde ich es mal nennen. Hast du Angst? Ein bisschen, weil es halt was ist, was ich nicht kenne. Verstehe. Was ich halt nur halt vom meinem Standpunkt aus kenne, was man halt so irgendwie lesen, was man sich ja lesen kann praktisch, aber nicht, was man umwohnt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Weil ich war ein bisschen älter, als du in der ähnlichen Situation damals war. Genauso wie du. Genauso. Und habe das dann auch so für mich damals so überlegt und geklärt, dass man nur durch reale Erfahrungen weiterkommt. Mach es. Kannst mich ja nochmal anrufen, wenn irgendwas passiert ist und wie es so war. Okay. Ja? Wünsche dir alles Gute und viel Glück, Fabrizio. Ja, gut, vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Dir auch, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier gut erreichen könnt oder was heißt gut erreichen? Also, wenn ihr Glück habt, kommt ihr durch. Auf jeden Fall ist es eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rüdiger und Rüdiger ist 66. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Rüdiger, was geht's bei dir? Ja, ich liege hier im Gegensatz zu dir im Bett und habe also eine Nasenbrille auf. Das heißt, diese obligatorischen Sauerstoffschläuche, ich habe Flüssigsauerstoff, weil ich sonst nicht mehr genug Sauerstoff für meine Organe habe. Das heißt, neben dem Bett steht ein Sauerstofftank? Ja, zwei so große Kanister mit tiefgekühltem flüssigen Sauerstoff. Ja. Und durch so eine Elektronik kann ich das einstellen, wie viel Liter ich haben will pro Minute. Wenn du diese Schläuche aus der Nase rausnehmen würdest, würdest du ersticken? Dann würde ich ersticken, ja. Und dann wird es mir ganz heiß und schwitzen und dann ist so wie, wenn dich oder jemand unter Wasser taucht. Was für eine Erkrankung hast du genau? Ich habe mehrere, der ist zum Beispiel COPD, chronisch obstruktive Bronchitis. Ja. Das geht einher mit Lungenemphysem, das heißt, die Lungenbläschen lösen sich immer mehr auf. Mhm. Und diese Krankheit, die wird in vier Stufen eingeteilt. Da habe ich gleich auch noch Stufe 4. Also die schlimmste Stufe? Ja. Ja. Und das ist eine sehr schwere Erkrankung. Ja, das ist auch weit verbreitet. Die meisten haben nur Raucherhusten und denken gar nicht daran, dass das auch was Schlimmeres sein könnte. Mhm. Nämlich so COPD halt. Das sind die Leute, die immer mit Sauerstoff durch die Stadt rennen, mit so einem Rollator oder die haben meistens COPD wohl. Ja. Ja, und der liebe Gott hat das dann so gemacht, damit ich auch wirklich, ich sag das ein bisschen komisch jetzt, sterbe, hat er mir jetzt auch noch Lungenkrebs verpasst. Mhm. Das ist dann behandelt worden. Also du hast zu dieser schweren Lungenerkrankung noch einen Lungenkrebs bekommen? Ja. Hast du geraucht früher? Ja, ganz exzessiv. Ganz exzessiv? Bis vor 7 Jahren. Wie viel hast du am Tag geraucht? Bis zu 60 Zigaretten. Boah. Und wie viele Jahre? Ich habe mit 13 angefangen. Mit 13? Und du bist jetzt 66 und hast bis vor 7 Jahren geraucht? Ja. Ist das die Rechnung jetzt dafür? Nee, das kann man nicht so sagen. Wahrscheinlich ja, aber man kann das nicht daran unbedingt nur festmachen. Mhm. Dennoch, wenn du jetzt so zurückdenkst, du liegst jetzt da auf deinem Krankenlager sehr schwer angeschlagen, bereust du, dass du so lange so exzessiv geraucht hast? Ja und nein. Also ich bereue gar nicht so in meinem Leben. Mhm. Und das Rauchen gehört halt auch dazu. Mhm. Das kriegt man suggeriert und das ist Lebensqualität und große weite Welt und dann da habe ich zugegriffen und wieder hängen geblieben. Ist es jetzt so, dass diese Erkrankungen, die du hast, die führen zwangsläufig zum Tod in absehbarer Zeit? Ja, ja, der Krebs ist auch so weit fortgeschritten. Ich habe da halt zuletzt die Chemo gemacht voriges Jahr, die Chemo und anschließend die Bestrahlungstherapien. Und da hat man dann noch eine Untersuchung gemacht und dann ist der Krebs im rechten Lungenflügel zurückgegangen. Dafür habe ich ganz viele Metastasen im linken Lungenflügel bekommen und im Mediastinum, das ist in der Mitte zwischen den beiden Lungen, sind viele Lymphdrüsen schon befallen. Und, hat dir ein Arzt in irgendeiner Weise eine Zeit genannt, wie lange du noch leben wirst? Nee, vor 2 Jahren schon nicht. Keiner hat mir was gesagt. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich noch so lange lebe, hätte ich mir das anders eingeteilt, weil das war damals ja nicht so schlimm. Hm. Wie hättest du es dir anders eingeteilt? Ja, ich wäre noch viel, obwohl ich das auch früher gemacht habe, aber noch viel gereist und ich habe einen 13-jährigen Stiefsohn, hätte dem noch mehr von der Welt zeigen können. Das heißt, du hast das damals nicht gemacht aus Angst, dass du bald sterben wirst? Ja. Das ist aber ärgerlich, ne? Das, ja, sicher. Du wärst damals noch körperlich dazu in der Lage gewesen. Ja, sicher. Das geht jetzt nicht mehr. Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Du bist jetzt, bist du gebunden oder gefesselt an dein Bett? Ja, oder ich muss so ein transportables Sauerstoffgerät nehmen. Ja, ja, ich weiß, ja. Sonst geht nichts mehr. Lebst du alleine? Ja, hier im Haus. Ich lebe hier unten in einer Wohnung allein und über mir wohnt meine Frau und mein Kind. Bist du getrennt von deiner Frau? Nee, das geht nur. Mit mir kann man nicht zusammennehmen, weil ich auch so Maschinen habe. Ach so. Und das stört. da kann man nicht ein geordnetes Leben führen. Das heißt, du bist verheiratet, hast eine Frau, die wohnt dann über dir im Haus? Mit dem 13-jährigen Sohn, ja. Ach so, so ein Jungen, wie ja, du gerade schon gesagt hast. Ah, Stiefsohn ist das, ja. Hast du. Hm. Wie sieht denn so jetzt dein Tagesablauf aus? Im Moment, Domian, ja, der sieht ja so aus, ich bin viel am Computer, weil ich, wenn ich 5 Meter gehe, bin ich ganz atemlos. Wenn ich auch wenn ich Sauerstoff benutze, ist das sehr schwierig. Mhm. Das heißt, wenn ich raus wollte, immer in einem Rollstuhl, nur wegen der Atemnot-Geschichte. Und dann habe ich dieses transportable Gerät dabei, was mir dabei hilft, wenn mich jemand schiebt. Also du gehst schon mal raus, aber in der Regel sitzt du zu Hause vor dem Computer oder vom Fernseher. Ja, also ich gehe fast gar nicht mehr raus. Hast du das eigentlich auch... so anstrengend. Ich brauchte, allein schon, wenn ich hier in den Garten gehe oder gehen wollte, ist mir alles so anstrengend. Ist das so, dass man sagen kann, du bist austherapiert, man kann nichts machen mehr? Man kann nichts mehr machen. Also man hat mir aber auch, man gibt mir auch jetzt keine Prognose und sagt, so lange leben sie noch. Nun, die sagen immer alle, die Ärzte, heute war, ich habe ja einen Palliativmediziner und der betreut mich nur mit Schmerzmitteln hier zu Hause. Und der sagte auch, ja, das kommt noch eine Stufe, die ist noch schlimmer. Mir ging es noch relativ gut und die verstehen alle nicht, wieso ich überhaupt noch lebe. Aber das heißt, du hast eine gute Grundkonstitution. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch meine psychische Einstellung. Weil du ein Kämpfer bist. Ja, ich gebe mich gerne auf und ich sehe das auch nicht ein. Aber wenn man jetzt 2 Jahre so schwer krank ist und seit 2 Jahren letztendlich immer mit dem Tod rechnet, zermürbt einen das nicht? Aber irgendwann ist bei mir der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, du kannst dich nicht hängen lassen. Das ist auch dadurch unterstützt worden, dass ich sehr christlich bin. Ah ja. Und auch halt Kontakte in der Kirche habe. Ich hatte doch eine Operation vor 6 Wochen, einen Oberschenkel-Halsbruch, und da habe ich mich gewundert, wie viele Leute mich im Krankenhaus besucht haben. Mensch, dann hattest du in all dieser ganzen Krankheitsgeschichte auch noch einen Oberschenkel-Halsbruch? Ja, und das ist ein Wunder, weißt du, dass dann, dass du nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wirst danach und dass du dann wieder ganz normal gehen kannst. Aber die andere Erkrankung bleibt, ne? Ja. Also, aber da wolltest du gerade sagen, das hat dich so gefreut, dass sich da so viele Leute besucht haben im Krankenhaus. Ja. Ist das so, dass du deinen Mut und deinen Lebensmut sehr schon auch aus sozialen Kontakten herausholst? Ja. Das heißt, es gibt schon einen bekannten, verwandten Freundeskreis um dich herum? Ja. Die dich auch nicht hängen gelassen haben, nachdem du krank geworden bist? Nein. Ja. Die mich nicht hängen gelassen haben und dass ich eben auch sehr nahe bei Gott bin. Also ich sage, ich bin ein sehr christlicher Mensch und ich glaube auch an einem Leben nach dem Tode und dass das nicht alles zu Ende ist, wenn man stirbt. Ja. Das ist so eben meine Welt. Das heißt, das ist für dich schon ein großer Trost. Ja. Und nimmt dir wahrscheinlich auch sehr viel Angst. Ja. Ja, ich hab Angst vorm Sterben, weil ich habe einfach Angst, meine Würde zu verlieren in dem Moment. Dass ich irgendwie, sag ich mal, so alles unter mir lasse und wie zu schreien und elend werde. Nein, ich will nicht sterben. Da habe ich schon Angst vor. Ich möchte würdevoll sterben und das kann ich ja vielleicht nicht direkt beeinflussen. Aber ansonsten habe ich mich gut darauf vorbereitet, auch mit Hilfe meiner Frau und beim Kind, wir sprechen auf und drüber. Ah ja, das finde ich auch wichtig, dass du auch mit einem so jungen Kind von 13 Jahren, dass du da ganz offen drüber sprichst. Ja, so haben wir das verarbeitet. Finde ich gut, ja. Wir haben das über das Leben danach, was die beiden dann führen werden, auch ganz offen gesprochen. Wie geht denn deine Frau damit um, mit der Tatsache, dass du wahrscheinlich nicht mehr so lange bei ihr sein wirst? Ja, ich kann das nur so beantworten, wie ich das mitbekomme, wie sie damit umgeht. Das geht hin und her. Sie hat manchmal die Kraft und manchmal ist sie natürlich sehr traurig. Was ja auch normal ist. Ja. Ja. Ist sie auch Christin? Ja. Ja, das heißt... Ja. Das heißt, sie kriegt da aus dieser Überzeugung, aus dem Glauben auch viel Kraft. Ja. Und obendrein habe ich noch das Glück, dass sie in einem medizinischen Beruf tätig ist. Das kommt meinem meiner Krankheit natürlich entgegen. Das glaube ich. Ist sie Ärztin oder Pflegerin? Oder? Sie ist Krankenschwester. Im Krankenhaus in der Neurologie tätig. Ach so. Hast du für dich so einen Wunsch, den du dir gerne trotz aller Schwierigkeiten im Moment noch erfüllen möchtest? Ja, viele Wünsche, aber ich kann durch diese Gebundenheit an diese blöde Sauerstoffgeschichte kann ich nicht mehr weg. Ja. Ich würde sonst gerne noch mit meinem Sohn hierhin fliegen und dahin fliegen. Mhm. Und hatte das auch angefangen, ihm die Welt zu zeigen, die ich von früher, von meinen vielen Reisen. Aber das ist jetzt zu beschwerlich, das geht nicht mehr. Aber das geht halt nicht mehr. Ist denn so eine, wär denn so eine kleine Reise an die Nordsee oder sowas, wäre das noch möglich? Das wäre möglich, ja. Die müsste denn irgendwie den Tank, einen der beiden Tanks mitnehmen und dann irgendwo gibt es bestimmt auch Firmen, wo man den auffüllen kann. Ja, ja. Aber ich habe das nicht in Angriff genommen jetzt. Du hast mich ja jetzt angerufen. Wolltest du so grundsätzlich von deinem Schicksal erzählen oder gab es noch ein bestimmtes Anliegen? Also das Anliegen ist vielleicht so zu umschreiben. Erstens kann ich nur jedem davor warnen, mit Raucherhusten einfach so umzugehen, als wäre das nichts, oder zum Lungenfacharzt zu gehen. Mhm. Und dass man eben auch mit einer tödlichen Krankheit würdevoll leben und sterben kann, wenn man vielleicht sich das notwendige Umfeld schafft. Ich bin sonst gar nicht so stark. Ich habe das eben halt sehr viel durch meinen christlichen Glauben erhalten. Habe ich das richtig verstanden, dass du auch zu spät zum Arzt gegangen bist? Das ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich bin beim Lungenfacharzt in Behandlung gewesen wegen dieser COPD-Krankheit und dann hat er immer gesagt, sie haben Schatten auf der Lunge und wir wollen eine Bronchoskopie machen, also reingehen in die Lunge mit so einem Sichtgerät, mit so einer Kamera und Licht halt. Und da habe ich gesagt, ich will das nicht. Ich belaste keinen mehr in meinen Körper. Ich habe so viel Pech gehabt bei Operationen. Aber immerhin warst du da schon bei einem Lungenfacharzt. Ja, und das Schlimme ist, dann hat dieser Mann dann irgendwann gesagt, wenn Sie sich jetzt nicht dieser Prozedur unterziehen, diese Bronchoskopie machen lassen, dann rufe ich jetzt den Amtsarzt an, hat er schon den Hörer in der Hand. Und ich sage Ihrem Hausarzt Bescheid. Mhm. Und dann werden Ihnen zwangsweise Medikamente zugeführt. Mhm. TBC. Ich sage, TBC kann man auch anders feststellen. Mhm. Nein, ich bin der Lungenfacharzt und man hört dann auf mich. Also da sind viele komische Sachen passiert, die das Ganze verkompliziert haben. Ja, und dann hat man halt bin ich ins Krankenhaus gegangen, dann hat man mir dann gesagt, Sie haben Lungenkrebs. Ich wollte das gar nicht wissen. Diese andere Erkrankung, OP? COPD. COPD. Genau. Wie viele Jahre hast du die schon? Vier, fünf Jahre. Da war das aber noch ganz am Anfang. Aber wir könnten ja vielleicht dennoch dazu aufrufen oder auch sagen, ich meine, das wissen wir alle mittlerweile, aber man kann es auch nicht oft genug sagen, dass man eigentlich das Rauchen sein lassen sollte. Ja. Wenn auch nicht vielleicht ganz nachweislich diese Krankheit bei dir die Ursache, das Rauchen die Ursache ist, aber schädlich ist es allemal und es gibt nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die gut wegkommen, auch wenn sie lange rauchen. Ja. Auch wenn wir immer Helmut Schmidt sehen, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Ja, das ist wohl die große Ausnahme. Ja, jedenfalls rauchen und wer halt regelmäßig Husten hat, der sollte unbedingt zu einem Lungenfacharzt gehen, denn am Anfang diese COPD gut behandelt. Diese Botschaft, glaube ich, ist gut rübergekommen und die hast du gut formuliert, Rüdiger. Dafür danke ich dir. Ja, danke. Ja, also ich danke dir für das Vertrauen, dass du angerufen hast und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du doch noch eine ganz schöne lange Weile leben kannst und dass dann dein Wunsch in Erfüllung geht, so wie du es dir wünschst, wie du sterben möchtest. Dankeschön. Wünsche ich dir von ganzem Herzen, lieber Rüdiger. Alles Gute. Alles Gute euch auch. Dankeschön, auf Wiederhören. So, ihr Lieben, ich will mal kurz einen Hinweis auf unsere Kollegen von WDR 5 machen. Radio WDR 5, da gibt es morgen nämlich eine schöne Aktion. Morgen steht das Programm von den Kollegen von WDR 5 und, ja, unter der großen Überschrift Herzklopfen, Geschichten von der ersten Liebe. Da sind Kollegen durch ganz Nordrhein-Westfalen gezogen und haben Interviews gemacht mit Menschen aus NRW. Und die haben ihre Geschichten erzählt. Und auf den ganzen Tag verteilt kann man diese sehr schönen Geschichten hören. Und vor allen Dingen morgen Abend dann zwischen 21 Uhr und 22 Uhr gibt es dann eine ganze Stunde zum Thema Herzklopfen, Geschichten von der ersten Liebe morgen in und auf WDR 5. Das ist ein kleiner Hinweis. Jetzt machen wir weiter mit uns hier und ich freue mich, begrüßen zu können den Raphael. Raphael ist 33, guten Morgen. Ja, Raphael, hallo. Na, jetzt habe ich nur gehört, wie er 33 sagt und dann war die Leitung weg. Mit wem machen wir weiter, frage ich meine Regie. Mit Jasmin und die ist 21, guten Morgen. Hallo? Ja, hallo, guten ja, Morgen. Hallo Jasmin, schön, hallo, dass du da bist. Dankeschön. So, und was geht's bei dir? Also bei mir ist mein Problem ist, dass ich seit einem Jahr in einen Jungen verliebt bin. Mhm. Also den kenne ich jetzt ungefähr anderthalb Jahre, der wohnt aber nicht hier. Wie weit wohnt er denn entfernt? Sehr weit, er wohnt in Dubai. Oh. Also fast auf der anderen Seite der Welt. Und du rufst aus Deutschland an? Ja, genau. Also er hat auch hier gelebt vorher, hat hier studiert, ist aber dann dahin gezogen, weil er dort einen Job bekommen hat. Und seit einem Jahr verliebt in den? Ja. Hast du den schon mal getroffen? Nee. Nein! Also wir haben uns gesehen mit Fotos und halt Skype und sowas, aber getroffen live noch nicht. Da habt ihr euch im Internet kennengelernt? Ja, genau. Ja? Ja. Ach du lieber Gott. Das sind ja immer schön schreckliche Geschichten, finde ich. Schön, dass man sich gefunden hat, aber schrecklich, weil das irgendwie so aussichtslos ist. In Dubai, genau. Das ist ja irre weit weg. Ist sehr, sehr weit weg. Wie alt ist er? Er ist 26. Und was macht er in Dubai? Der ist Ingenieur. Bitte? Ingenieur. Ingenieur, ah ja. Also, und, er hat hier studiert. Aber er ist gebürtig aus Dubai? Nee, also wir sind beide Kurden. Ach so. Also wir sind beide keine Deutschen. Ah, er ist auch Kurde. Genau. Und er lebt und arbeitet jetzt aber in Dubai. Und ist ein Ingenieur, der hier in Deutschland studiert hat. Genau. Jasmin, ja. Und nu, wie soll es weitergehen? Wann fährst du nach Dubai? Ich fahre da gar nicht hin. Also er kommt im Sommer hierher und da sehen wir uns dann auch zum ersten Mal. Ich wollte sagen, wenn er Ingenieur in Dubai ist, muss er doch ganz schön Kohle verdienen. Ja, das weiß ich leider nicht. Ja, ach, na gut, aber vielleicht nicht die Mega-Reichtümer, aber er wird schon was Ordentliches in der Tasche haben. Das heißt, er kann doch hierher fliegen im Urlaub. Ja, das macht er jetzt auch im Sommer. Wie spannend. Ja, das ist aber noch nicht mein Problem, sondern? Für mich noch nicht, sondern dass wir zwischen uns so ein bisschen Probleme haben, weil er mir Hoffnung macht, weil er eigentlich sehr so mit mir umgeht, als wäre es eine Beziehung. Und ich habe ihn jetzt schon dreimal angesprochen darauf, was eigentlich mit uns ist. Mhm. Und er sagt dann, wenn es wirklich ernst wird, sagt er dann, wir wären Freunde. Aber er benimmt sich nicht danach. Also, Moment, da habe ich ihn akustisch nicht verstanden. Er sagt, ihr seid nur Freunde. Er sagt, wir wären Freunde, ja. Ach so. Wenn es dann ernst wird, dann sagt er das. Ich verstehe. Wenn es ernst wird, sagt er, wir sind nur Freunde. Genau. Oh, das klingt aber nicht gut. Das heißt, er schminkt dir mal alles ab. Ja, aber er benimmt sich ja nicht danach. Er macht mir Hoffnung. Also wie macht er dir denn Hoffnung? Alles, was wie er mit mir redet, die Worte, alles. Also ich weiß ja, wie eine Freundschaft ist. Ich habe genügend männliche Freunde. Mhm. Ich weiß, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet. Und wie oft seid ihr denn in Kontakt? Also zu der Zeit jetzt in dem Jahr war das wirklich von 6 Uhr morgens bis 22, 23 Uhr abends ging das durch. Mit guten Morgen SMS bis nachts, bis wir schlafen gegangen sind. Das war wirklich extrem. Ja. Jetzt ist es weniger, weil ich ihm vor 3 Wochen meine Gefühle gestanden habe. Jetzt verstehe ich das. Die Gefühle wusste er vorher noch gar nicht. Die wusste echt, ich denke mal, er hat vermutet. Das hätte man vielleicht doch gemerkt. Und Habt ihr denn Schweinkram auch via Webcam gemacht? Nee. Also kein Cam-Sex oder Telefonsex oder sowas? Nee, sowas nicht. Ihr sprecht auch miteinander, ne, über Skype? Natürlich, ja. Wir telefonieren ja auch viel. Ja, genau. Auch SMS und alles. Ja. Also einfach immer nur gute Gespräche und innig und herzlich und so, keine erotischen Geschichten. Ja. Nee, gar nicht. Also jetzt hast du ihm deine Gefühle gebeichtet. Genau. Und seitdem ist er zurückhaltend, ne? Nee, er hat dann gesagt, dass wir Freunde wären und dass das alles nicht so wäre, hat sich da rausgeredet und ich konnte aber mit dieser Freundschaft nicht weitermachen, als wäre nichts gewesen, dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Mhm. Und er hat das dann erstmal akzeptiert und ich habe ihm das alles erklärt, dass er das mir zuliebe akzeptieren soll, weil es mir nur wehtut und er hat es dann akzeptiert und hat mir alles Gute fürs Leben gewünscht, also das war wirklich ein Abschied fürs Leben eigentlich und 5 Tage später hat er mir dann einfach so wieder geschrieben, als wäre nichts passiert. Und seitdem geht das weiter. Also so alle 3-4 Tage einmal meldet er sich doch wieder. Und also er macht dir das Leben schwer. Wenn er sich jetzt nicht mehr gemeldet hätte, hättest du dich auch nicht mehr gemeldet? Ich denke nicht, nein. Ich hätte mich von mir aus nicht gemeldet. Finde ich auch eine richtige und konsequente Entscheidung von dir. Und ich finde es gemein von ihm, dass er deine diffuse Gefühlslage, in der du bist im Moment, ausnutzt. Genau. Was immer er auch von dir will, offensichtlich scheint er nicht wirklich verliebt in dich zu sein, sonst würde er sich anders benehmen. Vielleicht sitzt er da einsam und alleine in seinem Dubai und du warst eine gute Gesprächspartnerin, vielleicht findet er dich schon auch ein bisschen sexy und attraktiv und spielt mit dem Feuer, aber er ist nicht verliebt in dich. Was ist jetzt mit der Sommergeschichte? Er will kommen? Ja, also... Aber nicht nur zu dir, einfach so nach Deutschland oder was? Ja, also er wollte eigentlich, glaube ich, auch so schon nach Deutschland, aber kommt dann halt extra hierher, um mich auch zu sehen. Mhm. Und das Ding ist einfach, ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihm als Mensch auf jeden Fall wichtig bin. Ich denke schon, dass er mich als Menschen schätzt. Mag sein, aber hilft ja nicht weiter. Nee, hilft mir auch nicht weiter. Aber das sind halt einige Aspekte, wie zum Beispiel, dass er auch eifersüchtig ist, wirklich sehr eifersüchtig. Also, was ja noch bescheuerter ist, ne, unter uns. Ja. Das ist ja noch krasser. Weißt du, ich finde, dass du intuitiv das Richtige gemacht hast, Jasmin. Du hast genau das Richtige gemacht. Du hast den Kontakt abgebrochen und hast gesagt, unter den Bedingungen möchte ich gar keine Verbindung haben. Mach es wieder. Ich würde dir da überhaupt keine Hoffnung machen wollen. Wenn er das dir so klar gesagt hat, dann spielt er so ein bisschen mit dir rum und das Herz ist nicht dabei. Vergiss es. Kapp die Verbindung. Du hast nur Traurigkeit durch den Typ. Ja, das stimmt. Ja, und wahrscheinlich, wenn du ihn dann noch siehst im Sommer und vielleicht will er einmal mit dir pennen, dann passiert das noch und dann lässt er dich sitzen. Ich würde konsequent sein, den Kontakt abbrechen. Such dir hier ein paar Jungs, die real vor dir hast, da weißt du mehr Bescheid. Mach es. Wie gesagt, du hast es richtig gemacht. Mach's nochmal. Verbete dir einfach, dass er sich nochmal meldet. Du willst es einfach nicht. Punkt aus. Das versuche ich. Ja, ich denke, dass ich von mir aus schaffe. Wenn er es auch lässt, dann schaffe ich das auch. Musst du trainieren. Musst du eisern sein. Und wenn du es geschafft hast, ist das ein guter Erfolg. Ja? Okay, mache ich. Jasmin, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Auch. Dankeschön. Tschüss. Danke. So, und hier ist Dennis oder Denise? Hallo? Dennis, entschuldige. Dennis, 19, guten Morgen. Morgen. Dennis, um was geht's? Es geht um meine Freundin. Und zwar sind wir 3 Monate zusammen und sie hat immer Angst vom Sex. Mhm. Bist du ihre erste Beziehung? Nein. Also sie hatte schon einen Freund und hatte auch schon Sex? Richtig. Bist du sicher? So hat sie mir das gesagt. Wie macht sich das denn deutlich? Wie bemerkst du das, dass sie Angst hat? Also, sie ist dann auf einmal abweisend, wenn es kurz davor ist. Wie weit geht's denn schon? Ja, bis zum Petting. Das schon. Aber es kommt dann nicht zum Geschlechtsverkehr? Nee. Da dreht sie sich weg oder sie möchte das nicht? Ja, genau. Sie springt dann eigentlich auch direkt wieder auf. Mhm. Kommt ihr denn auf die Art und Weise zum Orgasmus? Bringt ihr euch gegenseitig zum Orgasmus? Ich sie ja, aber sie mich nicht. Ach, du sie schon? Mhm. Und das glaubst du auch, dass sie dann einen Orgasmus hat? Ja, das merke ich. Ja. Also, das bemerkt schon. Aber sie dich nicht? Nee, sie mich nicht. Warum nicht? Gute Frage. Sie könnte das ja oral machen, mit der Hand machen, wie auch immer. Ja, das macht sie ja schon. Aber da bin ich eher der eiserne Typus, der dann sich mehr um die Frau kümmert. Ach so. Naja gut, aber ich meine, ein bisschen auf deine Kosten soll es ja auch kommen. Und dann hat sie ihren Spaß gehabt und das ist ja immer eine ganz neue Variante. Sonst hört man das immer eher umgekehrt. Und hat sie ihren Spaß gehabt und dann drehst du dich weg und das war's dann. Ja, es ist ja nicht jedes Mal so. Es ist ja nur, ja, sag mal 20% von den Malen so, dass es so dann da bis dahin kommt. Ja, verstehe. 3 Monate ist ja auch noch nicht so eine lange Zeit. Wie oft gab es denn überhaupt schon diese wirklich intimen Situationen? Also gezählt habe ich es nicht, aber ich sag mal so 10-12 Mal. Ja, ja. Wie alt ist sie? Sie ist 18. 18. Mhm. Hast du mit ihr darüber geredet, so ganz offen, was da los ist? Ich habe es versucht und herauskam, dass sie einen Freund hatte, der 23 ist vor mir. Der 23 ist? Ja. Ja gut, was sagt uns das? Ja, also dass eigentlich da schon was gelaufen ist zwischen den beiden und ja, mehr kriege ich aber auch da nicht raus. Ja gut, aber wenn du fragst, wenn man fragt, was ist los? Warum möchtest du nicht mit mir schlafen? Und dann sagt die, ich hatte einen Freund, der ist 23. Ja, da würde ich mir Gedanken machen. Ja und? Hat er dich irgendwie schlecht behandelt? War der brutal zu dir? Hat er dir wehgetan? Ne, so Sachen kommen mir gleich in den Kopf. Das Alter ist ja egal. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass sie so sexuell schon auch eher ein bisschen, na, sagen wir mal, schüchtern und zurückhaltend ist? In meinem Falle ja. Ja. Also wie es bei den anderen war, da weiß ich nicht. Ja, ja klar, ich meine jetzt auf dich bezogen. Mhm. Ja. Glaubst du denn, dass sie wirklich in dich verliebt ist? Bist du dir nicht ganz sicher? Ja, jetzt machst du mich unsicher. Naja, ich frage ja nur so. Man merkt das ja irgendwie, ob der andere schon irgendwie auch sehr drauf ist, wie man selbst. Du bist sehr verliebt. Ja, eigentlich schon. Mhm. Frag sie doch mal, ob sie verliebt ist. Kann man fragen, finde ich. Ja, sollte ich mal tun. Also, weißt du, generell finde ich ja, wenn man so sexuell... Also du solltest sie auf keinen Fall bedrängen. Irgendwas ist da los, was sie blockiert. Und um das rauszukriegen, muss man da behutsam vorgehen und Vertrauen schaffen. Und Vertrauen schafft man, indem man nett miteinander redet. Das würde ich erstmal ausprobieren in deiner Stelle. Fragst du ruhig mal ein bisschen genauer. Hey, hat der Typ dir damals irgendwie wehgetan oder ist da was Schlimmes vorgefallen? Und in dem Zusammenhang kannst du sie ja auch fragen, wie ihre Gefühle eigentlich für dich sind. Und mal sehen, was dann rauskommt. Ja, das werde ich tun. Und ich sag dir, ich glaube, wenn da genug Vertrauen erstmal entstanden ist zwischen euch beiden, wird sich das sexuell auch vereinfachen, das Problem, oder vielleicht ganz auflösen. Bin ich sicher. Ja. Aber ihr seid ja, das ist ja noch sehr frisch, es sind ja erst 3 Monate, muss man alles berücksichtigen. Geh mal behutsam, aber dennoch an sie ran, rede mit ihr, frag freundlich und zeig ihr einfach, dass du ihr auch Zeit gibst, dass die sich gar nicht unter Druck gesetzt fühlt. Aber bleib am Ball. Okay. Ja? Dennis, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls. Ja, tschüss. Weiter geht's mit Mike. Mike ist 38. Guten Morgen, Mike. Ja. Ja. Moin. Moin. Mike, um was geht's bei dir? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche sie zu verkürzen. Ja, bitte. Ich bin Multiple Sklerose erkrankt. Ja. Und seit wann? Seit 2001 weiß ich das eigentlich schon länger, aber ich habe, wie gesagt, ewig damit rumgemacht eigentlich. Man hat mir dann zum Arzt geschickt und zum Neurologen und zum Psychologen. Und naja, dann hat man mich erstmal auf psychologische Schiene geschickt und naja, war ein ziemlich langes Hin und Her. Wie hast du das denn überhaupt bemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Was war los? Ja, das Heftigste war eben, dass ich plötzlich, es fing dann damit an, dass eine halbe Gesichtshälfte ganz taub war. Und ja, und dann... Da ist man ja wahrscheinlich tierisch erschrocken, ne? Wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen. Ja, ja. Und wie gesagt, ich kannte das von meiner Mutter, weil die hatte mal eine Trigeminusnervenentzündung. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht Winter, vielleicht hast du dir was entzündet. Naja, gut. Genau, ja. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat er mir gesagt, ja, vermute ich vielleicht MS. Ich dachte, nee, in der Familie habe ich das nicht. Kann nicht sein. Naja, und dann nachher sagte er mir dann eben, zu 99,9% haben sie Multiple Sklerose. Naja, ich habe es dann sehr humorvoll genommen, habe gesagt, da sprechen wir wenigstens 0,1% dagegen, ne? Ja. Aber dennoch ein Schock, ne? So eine Aussage. Absolut, ja. Aber dann stand es irgendwann fest, dass du es wirklich hast. Richtig, das steht jetzt absolut fest. Man hat mir dann nochmal so eine Lumbalpunktion gemacht und seitdem geht es eben auf und ab, Rollstuhl, Krücken, Windeln tragen, rauf und runter eben. Windeln tragen? Lass mich fragen. Windeln tragen? Ja. Warum? Ja, dadurch, dass die Kontrolle eben verloren gegangen ist. Achso, die bezieht sich dann auch auf den Schließmuskel. Ja, also jetzt nur die Blase gewesen. Ne? Achso, die Blase. Zum Glück. Ja, noch schlimmer. Ja. Hat sich das wieder reguliert oder bleibt das jetzt für immer? Das ist das Einzige, was noch geblieben ist. Es ist zwar besser geworden, aber es ist noch geblieben. Also die Inkontinenz ist geblieben? Ja, leider. Mhm. Und im Moment sitzt du im Rollstuhl oder kannst du so einmal? Nein, ich bin ein gläubiger Mensch und durch den Glauben und durch Kraft eben, weil ich auch Musiker bin, habe ich mich da wieder rausgeholfen. Ich habe dann natürlich auch eine Frau kennengelernt. Aha. Am Bodensee, meine Frau, die sitzt mir gegenüber, eine ganz liebe. Ja. Und die hat mir geholfen damals. Ich habe sie 2004 kennengelernt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Über das Internet. Internet, achso, ja. Ja, über Jesus.de und dann haben wir uns getroffen. Jesus.de, gibt's das auch, wusste ich auch noch nicht. www.jesus.de. Ja, gibt's auch, ja. Heute haben wir eine ganz fromme Sendung, es rufen nur fromme Leute an. Oh ja, ja, naja. Ja, merke ich gerade. Das heißt eigentlich fromm. Fromm heißt eigentlich brauchbar. Nicht alle sind brauchbar, ne? Nein, aber ich kann das schon verstehen. Gerade MS ist natürlich auch eine Erkrankung, wo die Seele eine große Rolle spielt. Ja. Und wenn man da relativ stabil ist. Geholfen, ne? Bitte? Das Glaube hat mir viel geholfen. Das glaube ich, ja. Dadurch, dass ich Musik mache. Was machst du für eine Art von Musik? Bitte? Was für eine Musik machst du? Welche Art? Ja, ich komponiere und texte. Also Rock-Pop-Musik. Ah ja. Okay. Ich war auch schon zum Casting bei Stefan Raab und Unterstaffel Oslo. Ah. Deutschland sucht den Superstar, Supertalent. Superstar bin ich zu alt für. Aha. Research. Naja, aber erste Runde raus. Habe ich bis heute nie verstanden, warum nicht. Aber irgendwann verliert man auch mal den Mut. Aber irgendwie möchte ich nicht aufgeben. Was ist der Grund deines Anrufes, Mike? Ja, irgendwie, dass ich doch noch irgendwie vielleicht, dass du mir vielleicht einen Tipp geben kannst. Oder ich weiß es nicht, was ich machen soll. Bezüglich deiner Karriere oder was? Ja, nee, ich weiß auch nicht mehr. Ich hab versucht, Kumpfschulung zu machen. Man hat mich quasi jetzt auf so einer, ich bin ja auf so einer Art Schiene gelangt, also Hartz IV, und die lassen mich in Ruhe, dass ich MS habe. Mhm. Und dann ab in die Akte, zu Schublade, und das war's dann irgendwie. Also meinst du, ob ich eine Idee habe, was du so im Leben noch machen könntest? Oder wie meinst du es? Ja, eigentlich weiß ich nicht mehr. Meine Frau sagt auch, kannst ja mal anrufen, kannst den Domian das mal erzählen, vielleicht hat er ja eine Idee. Ja, also wir halten nochmal fest, dass die MS-Erkrankung im Moment, kann man das sagen, so einigermaßen im Griff ist. Ja, durch dieses Medikament eben Avonex, ne? Also das kriege ich wöchentlich gespritzt. Meine Frau, die darf das immer machen. Ja. Hast du Krücken oder so eine Gehhilfe? Hatte ich. Und das geht im Moment ganz ohne? Ja, ich habe eben durch alternative Medizin und Tai Chi und sowas eben weggekriegt. Ah, verstehe. Nochmal eine Frage, das hatte ich gerade vergessen zu fragen. Damals, als die eine Gesichtshälfte plötzlich ganz taub war, das war ja das Erste, hat sich das wieder reguliert oder ist das heute immer noch so? Das hat sich zum Glück wieder reguliert. Weil MS ist ja, man sagt ja, ist die Krankheit der 1000 Gesichter, das kann alles betreffen, was eben mit den neurologischen zu tun hat. Also das heißt, alles mit Gefühle, alles Gehirn, das Einzige, was ihn nicht treffen kann, ist das Herz, ne? Weil das ja in anderen Nerven sind. Ja. Also ich halte erstmal fest, also dass es so gesundheitlich einigermaßen ganz gut läuft im Moment. Du hast eine Frau. Sei Dank. Du hast eine Frau und bist verliebt und hast eine Liebesbeziehung. Oh, ja, sehr, immer noch. Sehr. Ja, das ist ja schon mal super. Du bist ein gläubiger Mensch, ist auch für dich sehr gut, weil du dadurch Stütze kriegst. Und du hast ein tolles Hobby, nämlich du bist Musiker. Ja. Das finde ich super. Ist es natürlich schwer, das ist mir schon klar, dass du damit Geld zu verdienen. Das ist mir schon klar. Ja, das ist ganz schwer, ne? Also ich war schon auch hier ist ja am Bodensee, gibt es ja in Friedrichshafen auch so eine My Music Messe. Habe ich so einige Musiker kennengelernt und die haben mir natürlich auch gesagt, da gibt es so diese drei Musikerlügen. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Na, die heißen? Die erste, ich lasse was von mir hören. Die zweite ist, wir machen mal was zusammen. Und die dritte, das Geld kommt morgen. Ja, ja. Also es ist die Frage jetzt, wie finanziell du, es wäre schon sehr schön für dich, wenn du ein bisschen Geld verdienen könntest. Ja, also mein Wunsch und mein Ziel ist, weg von Hartz IV, ich ich will jetzt nicht Millionär werden oder so, aber wenigstens, dass ich so viele Auftritte habe, dass ich sagen kann, hey, davon kann ich leben, ich kann da gut von leben. Fängt ja schon damit an, Hartz IV kann man sich kein Auto leisten und da geht es dann schon mit dem Auftritten los. Ja, ja, ja, genau, genau. Sehen, ne? Mensch, Michael, also wenn ich da einen klugen Ratschlag hätte, wäre ich selbst ein reicher Mann, wie man andere Leute erfolgreich macht. Gerade in der heutigen Zeit im Musikgeschäft ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ja, aber ich finde das ganz gut, dass die eine gewonnen hat dabei, unser Star vor Oslo. Also die unsere Lena. Ja, richtig. Ja. Die habe ich auch kurz kennengelernt beim Casting. Ah ja, hast du sie kennengelernt? Wie ist sie so? Erzähl mal. Ja, ich kann Ihnen nichts sagen. Beim Casting stand hallo und da waren so viele Leute. Also wer hätte das damals gedacht, dass die Frau da nun gewinnt? Ne? Obwohl, ich will dir mal sagen, als ich die zum ersten Mal bei Stefan Raab gesehen habe, da dachte ich schon, boah, ist ja, allem, das ein ungewöhnliches Mädel. Ich kann auch, wie gesagt, keine Noten lesen, sondern komponiere so nach Gehör und nach Akkorde und so. Ja. Ja, also die Akkorde kann ich schon. Ja. Und meine Frau, die kann Noten lesen, die hilft mir dann auch, gewisse Songs umzusetzen. Mhm. Ja. Aber sag mal, was ich gerade noch fragen wollte, wenn du so religiös vernetzt bist, gibt es da nicht so eine Szene, wo man auch Musik machen kann und sich auf sich aufmerksam machen kann durch Musik? Sag mal so, ich bin schon ein kleiner, sage ich mal vorsichtig ausgedruckt, ein Revoluzer. Ich hinterfrage nach. Und wenn so gewisse religiöse Leute, ich zähle mich nicht zu diesen Leuten, kommen, hacke ich nach. Und das mögen die nicht so gerne. Ach so. Also Mike, da habe ich keinen Ratschlag für dich, muss ich ganz offen sagen. Da musst du einfach penetrant und tapfer weiterarbeiten. Ja, mache ich. Wenn du mal Lust hast, kannst du ja mal bei MySpace mal reingucken, wenn ich das sagen darf. Ja, kannst du sagen. Und da gibt man einfach untersuchen Mike North und Co. ein. Ja. Und da kann man dann mal meine Musik anhören. Da ist auch ein Video von mir drin. Vielleicht hat es ja irgendjemand gehört und kann dir da vielleicht auch ein bisschen behilflich sein. Wer weiß. Ja, wäre cool. Wer weiß. Alles Gute und schöne Grüße an deine Frau, Mike. Ja, und könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ja. Ich hätte gerne eine Autogrammkarte von dir. Sehr gern. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, vielen Dank. Lieber Mike, schöne Grüße in den Süden. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Und um 1.51 Uhr geht es weiter mit Irmgard. Und Irmgard ist 60. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Irmgard. Um was geht's bei dir? Ach, eigentlich hatte es gestern schon probiert. Ich möchte meine Wut einfach mal loswerden. Deine Wut? Meine Wut. Ja, erzähl. Und zwar geht es um die Wut, wie mein Ex-Mann seinen Adoptivkindern, also meinen zwei Töchtern, beigebracht hat, telefonisch, ganz kurz, ich bin ab jetzt die Sandra Kerstin. Das verstehe ich im Moment gar nichts. Also was hat dein Ex-Mann deinen Töchtern beigebracht? Ich bin ab jetzt Sandra Kerstin. Da hatte er seinen Pass schon ändern lassen. Wie, ich bin Sandra Kerstin? Verstehe ich nicht. Er hat sich umoperieren lassen, transsexuell. Ach so. Ja. Also dein Ex-Mann. Mein Ex-Mann, der ist der Adoptivvater meiner beiden Töchter. Warst du denn mit diesem Mann zusammen? Ich war 18 Jahre mit dem Mann zusammen. Okay, also dein Ex-Mann, also egal, dein Ex-Partner. Der Ex-Partner. Dein Ex-Partner ist... Mein heutiger Ex-Mann. Okay, dein Ex-Partner ist transsexuell geworden. Ja. Und hat sich umoperieren lassen von Mann zu Frau. Er hat jetzt die 10. Operation gehabt. Und ist jetzt Sandra. Sandra Kerstin. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Wann ist das passiert? Das ist die letzte Operation hat er vorhin Monat gehabt. Die 10. Und beigebracht wurde das, hat er das seinen Töchtern, wie gesagt, kurz telefonisch, ohne Vorbereitung. Wir hatten keine Ahnung. Du redest immer von den Töchtern. Als es losging, wart ihr beiden da... Nein, lass mich fragen. Als es losging, wart ihr beiden da schon getrennt? Wir waren schon getrennt, aber wir waren immer in Verbindung. Verstehe. Und als er das deinen Töchtern gesagt hat, wie alt waren deine Töchter da? Meine Töchter waren 24 und 18. Okay, also relativ... Also erwachsen oder fast erwachsen? Erwachsen, ja. Aber es war der Papa, ne? Hat er es den Töchtern zuerst gesagt oder dir? Den Töchtern. Den Töchtern. Und die waren geschockt? Ja, natürlich. Es war ihr Papa. Die jüngste Tochter, die war 2 Jahre, als sie adoptiert wurde. Ja. Und die älteste war 8 Jahre. Ja. Jetzt kann man ja sagen, das macht kein Mensch nur aus einer Laune heraus. Lässt sich so oft operieren. Da ist ja schon ein großer Leidensdruck. Warum bist du wütend auf deinen ehemaligen Partner? Die Art und Weise, wie er das uns beigebracht hat. Wie hättest du es dir anders gewünscht? Ich hätte es mir anders gewünscht, mit zumindest einer Erklärung vorab. Mhm. Oder wir haben ja immer noch Verbindung gehabt. Vielleicht auch nicht in einem Telefonat. Vielleicht auch nicht in einem Telefonat, genau. Zumindest mit dem Vorsatz. Hör mal, bei mir hat sich irgendwie was Grundsätzliches getan. Nein, nichts. Wie haben, wie haben denn die Mädchen reagiert? Die haben geweint und waren irritiert und die waren geschockt. Mhm. So, nun kann man ja sagen, da sind jetzt einige Jahre seitdem schon wieder vergangen. Ja. Warum bist du immer noch wütend auf ihn? Du könntest ja jetzt sagen, okay, nun ist es, wie es ist und er hat auch eine Leidensgeschichte hinter sich. Ja, ich kenne ihn nun sehr gut in den 18 Jahren. Mhm. Und ich weiß, ich kann nicht dir alles erzählen, das wird die Sendung sprengen. Mhm. Aber er hat uns so viel angetan, wir hatten schon so viel gelitten. Und letztendlich kam das noch, trotz Scheidung. Ihr habt unter ihm am Wochenende bei mir. Habt ihr unter ihm und wegen ihm gelitten? Ja. Was hat er euch denn früher angetan? Wie er mit uns umgegangen ist. War er brutal? Nein, brutal war er nicht. Das war, was heißt nicht, zweimal war er schon brutal. Mhm. Aber das war eine Ausnahmesituation, worüber ich auch, was ich ihm nicht mehr nachtrage. Mhm. Aber so psychisch hat er euch nicht gut behandelt. Ja, also psychisch war schon, es war schon heavy. Und du hast jetzt ab und zu noch Kontakt mit ihm? Mit ihr, muss man sagen. Ich nicht mehr, seit anderthalb Jahren nicht mehr. Aber die Mädels? Die Mädels auch nicht, aber er schreibt mir E-Mails. Ach so. Will sich mit mir treffen und es war, ich wäre der beste Mensch gewesen, den man in seinem Leben begegnet wäre. Hast du ihn eigentlich jetzt schon mal gesehen, wie er als Frau aussieht? Nein. Nee. Ja, auf Bildern. Aber die er real im noch Internet nicht gestellt hat. Mhm. Aber ich will ihn auch nicht sehen. Und hast du ihm denn klar zurückgeschrieben, pass mal auf, ich möchte keinen Kontakt zu dir haben? Das habe ich vor anderthalb Jahren gemacht und trotzdem alle ein, zwei Monate kriege ich noch eine E-Mail. Jetzt war er wieder in Düsseldorf zur Operation, er wohnt in Schwerin und in Düsseldorf zur Operation und wollte sich mit mir treffen vorher. Mhm. Ich will ihn nicht sehen, er ist nicht mehr der. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich hatte richtig Depressionen, als er mit einer anderen Frau dann noch gegangen ist. Und ist das für dich nicht auch schlimm, Irmgard, wenn man 18 Jahre mit jemandem zusammen war und du hast das ja nicht geahnt, was mit ihm los war? Na ja, das ist nicht schlimm. Nee, das im Nachhinein irgendwie, denkst du nicht auch, das war die ganze Zeit war eine Lüge? Nein, das denke ich eben nicht. Es ist von ihm so, ich kann da falsch denken. Ich will ihm auch nicht Unrecht tun, aber nach meiner Ansicht ist das nur eine Steigerung. Er wollte immer der Größte, der Beste und das Außergewöhnlichste machen. Mhm. Und das ist jetzt das Sahnehäubchen. Ich weiß nicht, ob er es irgendwann mal bereut. Also ich glaube mal, es müssen ja sehr, sehr viele Schritte unternommen werden, auch viele psychologische Untersuchungen und Therapien, bevor man überhaupt da hinkommt. Ich weiß. Also das würde ich schon ernst nehmen. Das macht ein Mensch nicht mal so aus einer narzisstischen Laune heraus. Das ist das Stichwort, narzisstisch. Aber da kann ich mich auch nicht drüber auslassen oder will es nicht. Aber was mich immer noch so wütend macht, jeder Mensch, das habe ich ihm auch immer gesagt und nehme das auch für mich in Anspruch, hat das Recht, mit sich zu machen, was er für richtig hält und seinen Weg zu gehen. Mhm. Aber so rücksichtslos, so egoistisch, wie er es gemacht hat, ah, verstehe, so meinst du es. Das ist meine Wut. Und ich merke schon, der muss das sehr, sehr krass oder auf seine Art auch sehr heftig gemacht haben, dass du heute noch so wütend bist. Ich bin noch so wütend. Nicht unbedingt für mich, sagen wir mal 30% für mich, was er mir angetan hat. Aber für die Mädchen. Für die Mädchen. Sag mal, wie alt ist er eigentlich? Der ist jetzt 47. Mhm. Also Irmgard, was kannst du machen? Du kannst dem nur noch mal radikaler zurückmelden, lass mich in Ruhe, wenn du mit dem nichts zu tun haben willst, damit er dich wirklich endgültig in Ruhe lässt. Es macht mir eigentlich nichts aus, dass ich antworte ihm. Ich habe gar nicht mal die Versuchung, ihm zu antworten. Ich verstehe, das muss er irgendwann dann auch kapieren. Weil er ist ein anderer Mensch für mich. Ja. Irmgard, die Sendung ist rum. Alles klar. Aber schön, mit dir gesprochen ja, zu schön, haben. Ja, schön, dass wir beide uns mal kennengelernt haben über das Telefon. Alles Gute wünsche ich dir und deinen Töchtern. Ja, danke. Ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Irmgard. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Ciao.